Für den zweiten Anlauf in Russland wurde ich in unser Garnisonsstädtchen an der Oder zurückkommandiert. In der Abenddämmerung rollten wir los, alles Güterwagen für das neue Fußvolk. Nur in der Zugmitte ein einziger Personenwagen für die Offiziere und das Krankenrevier. Gegen Morgen rollten wir immer noch durch Deutschland, auf der Höhe Schneidemühl. Mittags dann die alte Reichsgrenze und abends hinein ins Generalgouvernement. Und auf den Bahnhöfen in Polen wimmelte es von zerlumpten, hungernden Kindern, die um Brot bettelten. Die meisten Lanzer hatten Mitleid und warfen Brot aus den Fenstern. Und unter der ausgehungerten Horde gab es Schlägereien. Und einige fanden das sogar lustig. Als wir ein paar Stunden später wiederhielten, sah man kein einziges Kind. Und in einer Senke neben den Gleisen fand man dann zwei tote Kinder. Der polnische Bahnwärter sagte uns, der Transportführer des vorangefahrenen Zuges habe seine Wachen auf die bettelnden Kinder schießen lassen.